Hier ist Radio DARC, die Stimme des Deutschen Amateur-Radioclubs e.V. Wir senden unser Hauptprogramm sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf 6070 kHz mit einer Sendeleistung von 100 kW über die Anlagen der ORS in Wien. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, per Webstream und als Podcast verbreitet. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang mit S9++. Liebe Funkamateure und Kurzwellenfreunde, wie immer ganz herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Sendung von Radio DARC. Das ist ein Technikmagazin des gemeinnützigen Deutschen Amateur-Radioclubs e.V. Ich bin Cody Farrin und werde Sie durch die kommende Sendestunde führen. Die heutige Ausgabe hat die laufende Nummer 458. Das Deutsche Museum in München gilt als das größte technische Museum der Welt. Seit Mitte Oktober ist es um eine interessante Attraktion reicher. Professor Dr. Ulrich Rode spendete dem Museum ein High-End-Kurzwellenfunkgerät der Extraklasse. Wir waren mit unserem Radio DARC-Mikrofon bei der feierlichen Übergabe dabei. Mit dabei sind wir immer auch, wenn es tolle Super-Oldies zu hören gibt. Zum Beispiel ein Titel aus dem Jahr 1973 und der macht richtig gute Laune. Er stammt von CCR-Frontman John Fogerty und heißt Jambalaya. Goodbye, Joe. Pick it up, News aus dem DARC. Wissen, was los ist im Verein. Heute mit diesen Themen. Professor Dr. Ulrich Rode spendet High-End-Transceiver an das Deutsche Museum. Beginn der Weltfunkkonferenz in Dubai. Knapp 100 Teilnehmer im Dialog mit dem DARC-Vorstand und Jugend und Technik. Neues Kurzvideo online. Das Deutsche Museum in München gilt als das größte technische Museum der Welt. Seit 1949 gibt es dort eine Amateurfunk-Clubstation mit dem Rufzeichen Delta Lima 0, Delta Mike, die seit 1989 jeden Tag besetzt ist, um den tausenden Besucherinnen und Besuchern den Amateurfunk live vorzuführen. Die Inbetriebnahme der Station ist auch in das feste Veranstaltungsprogramm des Deutschen Museums aufgenommen. Seit Mitte Oktober gibt es eine weitere Attraktion. Der bekannte Funkamateur, Professor und Unternehmer Dr. Ulrich Rode spendete dem Museum ein High-End-Kurzwellenfunkgerät der Extraklasse, welches bei einer kleinen Feier mit vielen geladenen Gästen übergeben wurde. Der Direktor des Hauses, Professor Dr. Heckel, bedankte sich für das sehr wertvolle Geschenk und betonte, dass es den Wert des Amateurfunks weiter steigere und ein neues, sehr interessantes Exponat darstelle. Hören Sie im Anschluss an diesen Nachrichtenblock einen ausführlichen Bericht über die Übergabe und die Feierstunde. 4 Jahre nach der ITU World Radio Communication Conference im Jahr 2019 beginnt in wenigen Tagen die Folgeveranstaltung, die WRC 23, vom 20.11. bis zum 15.12.2023 in Dubai. Bei diesen Konferenzen werden die weltweiten Regelungen zur Funkordnung sowie zur Nutzung des Frequenzspektrums terrestrischer und satellitengestützter Funkanwendungen geprüft und überarbeitet. Die Themen auf der Agenda werden durch den ITU-Rat festgelegt, unter anderem auf Basis von Resolutionen vorhergehender WRCs. Ging es für den Amateurfunk bei der WRC 19 vorrangig um eine Harmonisierung der Frequenzzuweisungen im 50-Megahertz-Band, was in manchen Ländern, etwa Deutschland, zu einer Banderweiterung führte, so steht diesmal das 23-Zentimeter-Band und die dort angesiedelten Satellitennavigationssysteme im Fokus. Gemäß der Resolution 774 aus der letzten Weltfunkkonferenz soll eine detaillierte Übersicht der verschiedenen Amateurfunksysteme und Anwendungen im Frequenzband 1240 bis 1300 MHz erarbeitet werden. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse sollen dann mögliche technische und betriebliche Maßnahmen ermittelt werden, um den Schutz von terrestrischen Navigationsanwendungen zu gewährleisten. Der Amateurfunkdienst hat auf 23 Zentimetern nur sekundären Status und es besteht die Gefahr, dass es zu Einschränkungen oder gar zu einer Aufhebung der Amateurfunkzuweisung kommt. Während der vergangenen 4 Jahre haben auf CEPT- und ITU-Ebene viele mehrwöchige Meetings stattgefunden, um die Aufgaben der Resolution 774 abzuarbeiten. Zu einer abschließenden Einigung, um zukünftig Störungen durch Amateurfunkaussendungen auszuschließen, ist man jedoch nicht gelangt. Zu sehr spielten hier Partikularinteressen einzelner Länder hinein. Was bei der nun anstehenden Weltfunkkonferenz herauskommen wird, ist offen. Es mag auch sein, dass das Thema erneut an die Arbeitsgruppen verwiesen und erst bei der WRC im Jahr 2027 abschließend behandelt wird. Der DARC wird bei dieser WRC durch den Referenten Frequenzmanagement Bernd Michlewski, Delta Foxtrot 2, Zulu Charlie vertreten. Bernd hat bereits in den vorgeschalteten Gremien und Workshops auf nationaler und internationaler Ebene die Interessen der deutschen Funkamateure vertreten. Dieses sehr zeitaufwendige ehrenamtliche Engagement ist nur darstellbar, weil der DARC über seine Mitgliedsbeiträge zumindest die entstehenden Reisekosten finanzieren kann. Daher ist es wichtig, dass möglichst viele Funkamateure Mitglied im DARC sind, damit auch weiterhin die Interessen der Amateure in internationalen Gremien vertreten werden können. Knapp 100 Teilnehmer verzeichnete der Online-Treff des DARC e.V. mit dem Vorstand des Vereins am 8. November. Die Mitglieder nutzten die Chance, um offene Fragen aus den Bereichen Amateurfunkverordnung, zukünftiger Betrieb von Remote-Stationen, bundesweite Förderungen im Jahr 2024 und Haushalt zu stellen. Auch die IARU-Tagung der vergangenen Woche und die Anträge zur Mitgliederversammlung am 18. November zählten zu diesen Themen. Ein sehr harmonischer Mitgliedertreff ging gegen 21 Uhr zu Ende, zieht Vorstandsmitglied Ernst Steinhauser, Delta Lima 3, Golf Bravo Echo, sein Fazit und fügt an: Wir planen bereits den nächsten Mitgliedertreff in etwa 3 Monaten. Das Vorstandsteam veranstaltet mehrmals im Jahr Online-Treffen, damit Mitglieder des mehr als 33.000 Personen umfassenden Großvereins einen kurzen Draht mit dem Leitungskreis bekommen. So werden immer wieder auch interessante Anregungen eingebracht und Ideen für die zukünftige Vereinsarbeit entwickelt. Auch können die Vorstandsmitglieder unmittelbares Feedback für ihre Arbeit einholen. Ausbildung, Jugendarbeit und Weiterbildung wird vielerorts in den DARC-Ortsverbänden gelebt. In den sozialen Medien unseres Clubs wurde daher vor kurzem ein neuer Teaser aus dem Bereich Jugend und Technik veröffentlicht. Er soll vor allem Jugendliche ansprechen und auf das spannende Amateurfunk-Hobby aufmerksam machen. Die Beschäftigung mit technischen Inhalten wird für unsere Gesellschaft immer wichtiger, weil überall immer mehr Fachkräfte fehlen. Der Deutsche Amateur-Radio-Club fördert die Bildung und zeigt jungen Menschen eine berufliche Perspektive auf. Das neue Video ist auf YouTube und Instagram veröffentlicht. Googeln Sie den Begriff „Technikgenies verändern Ihre Umwelt“. In Kürze wird es weitere Inhalte geben. Hinweisen möchten wir auch auf den DARC-YouTube-Kanal DARC Ham Radio mit vielen interessanten Videos zum Amateurfunk. Das waren unsere heutigen Meldungen aus der Funkwelt für Sie. Nun gibt's Musik aus Schottland, und zwar von der Gruppe Runrig. Die kennt hierzulande kaum jemand, was aber äußerst schade ist, denn die machen wirklich richtig gute Musik. Kostprobe gefällig? Hier sind sie mit City of Lights. SM Radio Dessau gibt es nun auch auf der Mittelwelle. Jeden Freitag im Dezember 2023 von 15.30 Uhr bis 16 Uhr nach Weltzeit auf der 1386 kHz über den Sender in Litauen. Über Empfangsberichte freuen wir uns natürlich. Die E-Mail-Adresse lautet maxberger@smradio-dessau.de. Also schaltet jeden Freitag im Dezember um 15.30 Uhr nach Weltzeit die 1386 kHz auf der Mittelwelle ein, wenn es heißt, SM Radio Dessau wünscht euch einen guten Start ins Wochenende. SM Radio. Musik, die mich anmacht. Funk News. Alles, was Funkamateure und Kurzwellenhörer interessiert. Das Deutsche Museum in München gilt als das größte technische Museum der Welt. Es ist kein staatliches Museum, sondern wird als eines der sogenannten Forschungsmuseen und als Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft vom Freistaat Bayern, vom Bund und den Ländern gemeinschaftlich finanziert. Im Jahre 1925 eröffnet, bietet das traditionsreiche Haus in der bayerischen Landeshauptstadt auf einer Ausstellungsfläche von mehr als 66.000 Quadratmetern an 5 Standorten so ziemlich alles an technischen Exponaten, was man sich nur vorstellen kann. Es ist ein Eldorado für jeden Technikfan, für einen Besuch sollte man mehrere Tage einplanen. Mit dabei ist natürlich auch die Funktechnik von den Anfängen der Telegrafie bis hin zum modernen SDR-Transceiver aus heutiger Zeit. Um eine interessante Attraktion reicher ist das Deutsche Museum seit Oktober 2023. Der bekannte Funkamateur, Unternehmer und Professor Dr. Ingenieur Ulrich Rode, Rufzeichen Delta Juliet 2 Lima Romeo, stiftete einen High-End-Kurzwellentransceiver aus seinem Unternehmen im Wert von mehr als 40.000 Euro. Professor Ulrich Rode gilt als der Vater der digitalen Signalverarbeitung und hat für diverse bahnbrechende Entwicklungen auf dem Gebiet der Mikrowellentechnik zahlreiche nationale und internationale Auszeichnungen erhalten, unter anderem im Jahr 2021 auch das Bundesverdienstkreuz. Zur feierlichen Übergabe des neuen Exponats waren rund 50 geladene Gäste anwesend, so Professoren, Mitglieder der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Politiker und Funktionsträger aus dem Deutschen Amateurradioclub. Der Generaldirektor des Deutschen Museums, Professor Dr. Wolfgang Heckel, hielt folgende Dankesrede. Sie haben hier raufgefunden zu uns in die Amateurfunkstation. Die Basis jeden, auch Digitalfunks, sind elektromagnetische Wellen. Auch wenn Heinrich Hertz damals bei der Erfindung gesagt hat, er wüsste nicht, was man mit diesen wohl jemals anfangen könnte. Das führt mich zu Herrn Professor Rode und seiner Familie. Frau Rode, die Tochter, heute zu dieser wunderbaren Veranstaltung zu uns gekommen, eine Exponatübergabe, eine Spende. Und ohne Herrn Professor Rode hätte die deutsche Gesellschaft anders ausgesehen. Sein Unternehmen, ein mittelständisches Unternehmen, wenn ich sagen darf, das aber die Reise gemacht hat, hin zu einem der erfolgreichsten Technologieunternehmen zu werden in Deutschland, aber auch erdweit. Und das ist eine Erfolgsgeschichte, die auch Auftrag des Deutschen Museums ist, diese darzustellen. Wir sind auch dafür verantwortlich, deutsche Industriegeschichte at its best darzustellen. Nicht nur retrospektiv, sondern auch zukünftige. Deshalb war Bill Gates Anfang des Jahres hier, als er gehört hat, dass wir 19 neue Ausstellungen, darunter eben auch unsere neue Gesundheitsausstellung einweihen konnten. Die erste Hälfte der Generalsanierung ist erledigt. Wir haben die besten Besucherzahlen seit Gründung des Deutschen Museums. Die Menschen stimmen offensichtlich mit den Füßen ab. Es gefällt ihnen in unserem Haus. Aber was noch viel wichtiger ist, die berufsstiftende Wirkung für unsere Gesellschaft. Das ist unsere Bringschuld unseres Hauses als Bildungsinstitution, als Forschungsinstitution, als Forschungsmuseum innerhalb der Leibniz-Gemeinschaft. Diese Funktion, die dienende Funktion für unsere Gesellschaft, für die Menschen in unserem Land, Land, aber auch die vielen Touristen, die zu uns kommen, die vielen ausländischen Gäste, für die da zu sein und ihnen den spannenden Weg zu zeigen, kommen von der Historie in die Zukunft. Und gerade für die Naturwissenschaften gilt ja, wer nicht versteht, auf welchen sozusagen Schultern von Giganten wir stehen, um dieses uralte Bild zu benutzen, wird auch die Zukunft nicht meistern können. Exemplarisch dafür steht Herr Professor Rode. Herr Professor Rode, wenn Sie mir erklären, versuchen, und als Physiker komme ich da gar nicht mit, wie auch Ihre heutigen mathematischen Abhandlungen zur Funktheorie und elektromagnetische Wellentheorie sind, wenn Sie mir Ihre neuesten Papers schicken, Peer-Review-Papers, dann kann ich nur sagen, Hochachtung und Hut ab vor einem Mann, der ein solches Lebenswerk aufgebaut hat, hinter sich gebracht hat, aber auch noch vor sich hat. Denn, wie gesagt, aktiv zu sein in diesem Feld ist lohnenswert. Und das zeigt sich eben auch, wenn unsere Besucher zu unserer Funkstation kommen, die Amateurfunker im Deutschen Museum. Und als kleiner sozusagen Schüler der Herrschaften hier kann ich sagen, auch meine sozusagen Leidenschaft in der Bundeswehr bei der elektronischen Aufklärung, die Morse-Abhörung des Fremdfunkes, sage ich jetzt mal, nicht Feindfunkes, auch mitgestaltet zu haben, wobei wir wirklich nicht alles verstanden haben, was da an Morsezeichen rüberkommt. Aber ich habe halt Morsen auch gelernt und eben auch Funkverkehr. Das ist etwas, was mich dann auch dazu gebracht hat. Und ich darf Luise Allendorf-Höfer, die gute Seele sozusagen auch der Elektronik hier als Kuratorin und im Haus, nicht vergessen. Herr Professor Rode, das Deutsche Museum lebt von mäzenatischen Gaben. Die können Cash sein, das nehmen wir natürlich am liebsten, wie Sie uns kennen. Aber natürlich ist uns auch die Expertise und die Objekte ein großes Anliegen. Und eins der modernsten Objekte, und das ist eine Besonderheit, heute übernehmen wir kein historisches Objekt, sondern ein Objekt, was sofort sozusagen in Gebrauch genommen wird. Normalerweise den ersten Messenger-RNA-Reaktor, den mir Katalin Karikó, die neue Nobelpreisträgerin, vor 2 Jahren übergeben hat, den haben wir natürlich sozusagen in eine Vitrine gestellt. Den schalten wir jetzt nicht an oder benutzen ihn nicht. Aber in Ihrem Fall, Herr Professor Rode, ist es eine ganz große Besonderheit, eine Objektspende, die sofort in Betrieb geht und in die Zukunft weist. Der erste Receiver dieser Qualität für unsere Funkstation. Wir sind Ihnen sehr dankbar, dass wir auf allen Kanälen, ich habe sogar gelesen, Fax geht, ja, alle Betriebsarten, SSB und was es auch alles gibt, CW, Kurzwelle, Mittelwelle, Langwelle, alles. Und das in der bekannten höchsten Qualität, die Rode und Schwarz zu bieten hat. Herzlichen Dank nochmal. Ich würde Sie bitten, wenn Sie gerne möchten, bevor wir gemeinsam das Objekt sozusagen der Begierde enthüllen, ob Sie ein paar Worte nochmal sagen wollen. Das ist alles Freundschaftsbande, die ich hier sehe. Viel mehr Freundschaftsbande, als ich jetzt benennen und erkennen kann. Aber das zeigt auch, dass wir Naturwissenschaftler, Techniker für eine Vision stehen. Und die Vision beinhaltet auch, dass wir zusammenhalten. Und deshalb freue ich mich so, dass so viele Leute hier heute gekommen sind. Das hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Wunderbar, danke, Herr Professor Rode. Dieses Gerät ist aus technischer, messtechnischer Sicht immer noch das Beste, was Sie heute kaufen können. Es ist also technisch nicht überholt. Und Gott sei Dank haben Sie eine schöne Antenne hier. Die soll auch abgestimmt sein, die braucht man sich nicht anpassen. Gut, ja, mehr will ich dazu eigentlich nicht sagen. Vielen Dank für alle, die gekommen sind. Und vielleicht darf ich dann sozusagen das Schwarze zu enthüllen. Ich schlage vor, wir machen das einfach zu dritt. Ja. Ist ja ein schweres Tuch, ne? Da helfen wir zusammen. Nach der Enthüllung des High-End-Spitzentransceivers waren alle Anwesenden natürlich neugierig, wie sich das neue Gerät anhört. Ein Druck auf den Einschaltknopf erweckt es dann zum Leben. Noch ein bisschen her. Das ist Telegrafie. Ich muss lauter drehen. Sehr auf. Gut, gut. Hier steht jetzt Professor Ulrich Rode, DO2LR, und dieses Gerät, um das es jetzt gerade gegangen ist, in der Übergabe. Was ist das für ein Gerät genau? Es handelt sich um einen Kurzwellentransceiver 1,5 bis 30 MHz, der eigentlich aufs Wasser gehört, nämlich auf Schiffe. Das ist also ein Schiffsgerät und hat wegen der Notwendigkeit des Großsignalverhaltens eine mitlaufende Vorselektion, binär kodiert, mechanisch, macht das Ganze natürlich sehr teuer und ein extrem hochfesten Eingangsteiler und deswegen ist praktisch allem, was man so kennt, überlegen. Davon ist natürlich erheblich, das Gerät in der Ausrüstung kostet ungefähr 40.000 Euro. Und wie gesagt, es gehört auch Fregatten oder sowas drauf und Nachbarkanalselektion wird dadurch verbessert, dass man sowohl im Sender als auch im Empfänger diese mitlaufende Selektion hat, die sowohl das Rauschen auf der Sendeseite als auch Empfängerseite reduziert. Ansonsten alle Betriebsarten, die wir kennen und dürfen als Funk, die dürfen wir machen. Ist das jetzt eigentlich für die elektronische Kampfführung gedacht oder für die normale Kommunikation? Nein, eigentlich nicht. Nein, das ist reine Sprechfunk also oder Datenfunk. Das ist praktisch ein Kommunikationssystem. Ein Kommunikationssystem für Schiffsfunk mit den dazu notwendigen Qualitäten. Also Nachbarkanalselektion und sowas, ja. Also sozusagen eigentlich von der technologischen Ebene High-End, wahrscheinlich ein Hybridgerät, nehme ich an. Irgendwie, ja, es ist also die beste Technik, die man machen kann, das ist richtig. Es ist auch richtig gemacht, indem dass der Software-Defined Radio ein Teil auf der ZF ist. Ich bin immer der Auffassung, nach dem ersten Mischer gehört ein Filter, Quarzfilter, etwas je nach maximalen Bandbreite. Und die eigentliche DSR-Geschichte gehört in die ZF. Und da gibt es also Bandbreiten heute im militärischen Bereich bis zu 250 kHz, bei uns maximal für FM. Aber das ist die optimale Geschichte, also ein Analog. Eingangsteil und kein digitaler und der Grund ist in dem 3 dB pro dB Gesetz. Das heißt also bei gleichem Energieaufwand ist der normale konventionelle immer besser als das 5.2 Radio. Ja. Und vielen Dank also nochmal von unserer Seite vom DRC, dass Sie dieses wertvolle und tolle Gerät, High-End-Gerät dem Deutschen Museum gespendet haben. Ja, und ich hoffe, das Museum hat viel Spaß damit, benutzt oft. Ich habe mit 16 Jahren hier schon schwarz gefunkt. Ich glaube, der verjährt. Also ich glaube, kein Ärger mehr. Danke. Dankeschön. Das Deutsche Museum in München hat als einen zentralen Schwerpunkt seiner Ausstellungen die Elektronik und mit ihr natürlich ebenso die Kommunikationstechnik. Seit vielen Jahren mit dabei ist auch ein Amateur von Clubstation mit dem Rufzeichen Delta Lima 0, Delta Mike, die jeden Tag besetzt ist. Rainer Englert, Delta Foxtrot 2, November Uniform, hat sich darüber einmal mit Professor Dr. Heckel unterhalten. Herr Professor Heckel ist der Chef des Deutschen Museums, so kann man es ja eigentlich sagen, ja? Altmodisch Generaldirektor, jawohl. Okay. Aber Sie sind sozusagen für eins der größten technischen Museen der Welt zuständig. Und hier ist natürlich ein großes Thema, die Funk- und Kommunikationstechnik. Und da haben wir auch eine Clubstation vom Deutschen Amateurradioclub. Welche Rolle hat diese Clubstation für Ihr Museum? Nun, die Rolle kann man gar nicht unterschätzen in vielerlei Hinsicht. Wir sind ja ein Haus der Bildung. Und Bildung im technischen besten Sinne des Wortes ist immer im Dienste der Gesellschaft. Unsere Funkamateure, die, wie wir wieder erleben durften, jetzt gerade am letzten Wochenende bei der Langen Nacht der Museen, überlaufen wurden, insbesondere auch von jugendlichen Besucherinnen und Besuchern, die sich für Funk interessiert haben, da geht unser aller Herz auf. Wissen wir doch, dass unser Gründer Oskar von Miller schon bestrebt war, alle technischen Bereiche, natürlich auch den Bereich Funkverkehr. Das ist ja in der aufkommenden Zeit damals eben auch ein Thema gewesen. Ich erinnere an Jonathan Zenneck, der ja bei uns auch Generaldirektor war, vor vielen, vielen Jahren, einer meiner Vorgänger sozusagen. Das Thema Funk spielt im Deutschen Museum eine gewichtige Rolle, weil ja auch Heinrich Hertz bei der Entdeckung der elektromagnetischen Wellen gesagt hat, er wüsste nicht, was man jemals damit anfangen kann, aber er hat einfach nicht vorhersehen können, auf was die Gesellschaft beruht. Und diese Idee, diese Begeisterung für die Funk- und Amateurtechnik weiterzutragen, auch gerade an junge Besucherinnen und Besucher, das ist unsere ureigenste Aufgabe. Und die Funkamateure in unserem Haus machen einen absolut klasse Job. Ich würde mir manchmal wünschen, dass es noch viel mehr werden, dass die Jugend nachwächst und erkennt, dass selbst die digitale Kommunikation auf elektromagnetischen Wellen beruht, die diese digitalen Signale auch befördern müssen. Wir feiern ja heuer 100 Jahre Rundfunk in Deutschland. So am 29. Oktober 1923 wurde in Berlin die erste regelmäßige Radiosendung ausgestrahlt. Und ich glaube, Sie haben ja hier im Haus auch Exponate zur Rundfunktechnik zu sehen, gell? Ja, nicht wenige. Und die sollten sich die Besucherinnen und Besucher selber vor Ort hier anschauen. Die sollten kommen. Aber nicht nur die Exponate zur Funktechnik, sondern auch das grundlegende Verständnis der Physik, der Elektrotechnik, der Elektronik, die dahinter steckt. Und wenn wir heute gerade die Firma Rothe und Schwarz als bedeutenden Mäzen, die schon über 50 Exponate an das Deutsche Museum gegeben haben, feiern dürfen mit der Übergabe eines modernsten Receivers, dann sieht man, dass diese Kette in der Naturwissenschaft, die immer auch an Menschen hängt, nicht abgerissen ist und auch in Zukunft nicht abreißen darf. Wir setzen uns alle, und ich bin allen dankbar, die sich für diese Idee, die Gesellschaft ein Stück weit besser zu machen, auch mit Hilfe der Technik, mit Hilfe dieser wunderbaren Idee, dass die Naturwissenschaft die Welt erklären kann. Wenn wir die weiterführen, auch über Generationen hinweg und das eben auch in unserer Abteilung Funk- und Rundfunktechnik, die ja auch in dem Bereich Elektronik jetzt ganz neu entstanden ist. Wir haben ja gerade im letzten Jahr 19 neue Ausstellungen im Rahmen der Generalsanierung des Hauses erster Teil eröffnen dürfen. Dann können wir nur zufrieden sein. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen und wünsche Ihnen weiterhin eine glückliche Hand in der Führung dieses Hauses. Vielen Dank und bleiben Sie uns treu. Sie hören Radio DARC. Das Deutsche Museum sucht schon seit jeher engen Kontakt mit Universitäten und Forschungsanstalten. In dieses Bild passt auch der Deutsche Amateur-Radio-Club, der das Haus seit Jahren unterstützt. Die zuständige Kuratorin für Elektrotechnik und Elektronik bot bei einem Gespräch eine faustdicke Überraschung für die Teilnehmer der Übergabeveranstaltung. Ein Interview von Rainer Englert, Delta Foxtrot 2, November Uniform. Ich spreche jetzt mit Luise Allendorf. Das ist die Kuratorin für Elektronik hier im Deutschen Museum. Luise, du bist auch Funkamateurin. Was ist dein Rufzeichen? Mein Rufzeichen ist Delta Oscar 4 Lima Alpha. Ich habe es erst etwa seit einem Jahr, aber mich hat das Virus auch mittlerweile gepackt. Genau. Du bist ja beruflich dafür zuständig, die ganzen Exponate zu betreuen, speziell in der Elektronikabteilung hier im Deutschen Museum. Das ist ja eigentlich ein zentraler Punkt. Und da ist natürlich auch unsere Amateurfunkstation nicht ganz unwichtig, oder? Nein, ganz im Gegenteil, das ist für mich eigentlich der belebte Teil der Ausstellung. Vielleicht muss man dazu sagen, dass das Deutsche Museum schon seit 1949 die Sendelizenz erhalten hat mit dem Clubrufzeichen Delta Lima 0 Delta Mike und seit 1989 mit den Ehrenamtlichen des DARC die Station nahezu täglich betreibt und für unsere Besucher für Fragen und Antworten zur Verfügung steht, Funkbetrieb macht und letztendlich dann niederschwellig zeigt, dass eigentlich Amateurfunk nicht nur mehr Löten, Schrauben und Co. ist, sondern dass abbildet, was die Gesetzmäßigkeiten von WLAN und Co. nämlich auch ist. Das analoge Frontend bleibt in der Physik und das kann damit wunderbar veranschaulicht werden. Also als Bildungsauftrag und ich persönlich natürlich mit meiner Mitgliedschaft beim DARC und mit meinem Rufzeichen wertschätze das natürlich ganz besonders, dass die Ehrenamtler sich dafür einsetzen und unseren Besuchern das nahebringen. Ich meine, es lebt von der gegenseitigen Zusammenarbeit. Und euer Auftrag als eines der größten technischen Museen der Welt ist ja eigentlich auch, die Bildung zu fördern, die Jugendarbeit zu fördern und auch natürlich junge Leute dafür zur Verfügung zu stellen. Ihr hattet ja auch zum Beispiel am Maustag auch eine Aktion hier gemacht. Was ist denn da passiert hier im Deutschen Museum? Ja, vielleicht dazu, das Deutsche Museum engagiert sich schon seit Jahren beim Maustüröffnertag, in dem man hinter die Kulissen schauen kann. Und die Kollegen des DARC haben sich also bereit erklärt, ganztags Funkbetrieb zu machen und insbesondere Morse-Diplom konnte erworben werden. Und es kamen mehrere, das waren ja adressiert an Kinder ab 8, Kindergruppen, die sich also mit diesen Grundlagen auseinandersetzen durften und auch mal mit den Ausbildungsrufzeichen, die Severin und Alfred zur Verfügung gestellt haben, die durften Funkbetrieb machen an Maus, Elefant und Co. Genau. Wie kam es an? Waren da viele Besucher? Phasenweise ja, das kam vielleicht noch hinzu, dass es der letzte Wiesentag war hier in München. Also der Andrang kam schubweise und ich sag mal so, wenn die Leute blieben, blieben sie relativ lang und haben sich sehr für diese Technologie, für dieses Hobby und so weiter interessiert. Und vielleicht noch eine abschließende Frage. Die Welt besteht ja nicht nur aus Amateurfunk. Wir reden ja eigentlich von Technik generell oder Elektronik. Was gibt es denn sonst noch hier im Deutschen Museum, was irgendwo mit Kommunikation zu tun hat, was in dein Aufgabengebiet fällt? Ja, in mein Aufgabengebiet speziell, von dem kann ich jetzt reden, fällt natürlich auch ein Mittelwellensender Radio Eule, den wir rund um die Uhr betreiben. Also wir senden 24/7 auf Mittelwelle 1500 Kilohertz. Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten senden ja nicht mehr auf Mittelwelle, aber die Sendelizenz und auch die Medienrechte, die rechtliche Lizenz haben wir erhalten seit 2019 und ich betreue den Sender, einen Nautel-Sender, einen Umbau, den die Kollegen des Rundfunkmuseums Kams uns gebaut haben. Aber ich habe den Antennenbau betreut, das ist eine Lambda-Viertel-Antenne, wir dürfen mit 10 Watt senden und ich betreue auch die Programminhalte, eigene Produktionen oder auch Mitschnitte von Wissenschaft für jedermann. Wir haben eine Playlist von etwa 100 Takes, etwa 12 Stunden Sendezeit rund um die Uhr. Und wir versenden auch QSL-Karten und die weitesten Entfernungen. Wir bekommen Empfangsberichte auch aus Finnland, Schweden. Und dann kann ich also im Nachhinein immerhin verfolgen, wie das Funkwetter war. Also dann kommen geballt Empfangsberichte mit Mitschnitten und das sind die weitesten Entfernungen. Nochmal vielleicht auch für unsere Hörerinnen und Hörer. 1500 Kilohertz, Mittelwelle, 10 Watt, Radio Eule aus dem Deutschen Museum in München. Und was kann man da auch so hören, also außer diesen Musiktiteln? Wir haben GEMA-freie Musiktitel, die uns die Kollegen produziert haben, also sehr eigene Aufnahmen. Wir haben Wissenschaftsbeiträge, die hier ja im Haus durch Vorträge produziert werden. Und die scanne ich normalerweise auf Verständlichkeit im audiblen Bereich. Also wenn man einen Beitrag ohne PowerPoint-Präsentation verstehen kann, dann nehme ich den in die Playlist auf und lasse den rund um die Uhr spielen. Es gibt natürlich kein Sendeprogramm. Wir haben ein paar Jingles eingebaut. Professor Heckel macht eine kurze Ansprache. Es geht ja da mehr um die Technologie als um die Programminhalte. Doch wie, wenn ich Mitschnitte bekomme, dann sind die eindeutig für mich identifizierbar. Genau. Ja, Luise, vielen Dank für diese Auskünfte und dann wünsche ich dir auch als Funkamateurin und Mitarbeiterin des Deutschen Museums eine glückliche Hand in deiner Arbeit. Genau. Ja, und das wünsche ich dem Radio DARC und dir, Rainer, ebenso. Ja. Dankeschön. Dankeschön, Luise. Jetzt haben wir noch vom Mikrofon von Radio DRC den Alfred. Delta Lima 8, Foxtrot Alpha. Alfred, du bist der Organisator der Amateurfunkaktivitäten im Deutschen Museum. Also das heißt, die Amateurfunkstation, die hier als feste Einrichtung seit vielen Jahren ist, managst du. Seit wann gibt es das? Ja, kann man ganz genau definieren. Das Deutsche Museum hat das Rufzeichen DL0DM seit 1949. Wir sind seit 1989 etabliert gewesen in der vierten Etage, dort, wo jetzt die Baustelle ist. Alfred, wie sieht jetzt das hier aus? Was macht ihr hier eigentlich? Ihr habt ja täglich Vorführungen. Ja, wir sind seit eben 89 eingebunden in den sogenannten Vorführplan. Das heißt, von 11 bis 12 Uhr ist der Amateurfunk bei DL0DM besetzt. Wir zeigen dann jedem Interessenten, was der Funk oder der Amateurfunk wirklich bedeutet. Und jetzt haben wir natürlich da seit etwa einem Jahr an der neuen Station ganz andere Bedingungen. Wo befindet sich im Moment die Amateurfunkstation nach mehreren Umzügen? Ja gut, der letzte Umzug war jetzt in die Abteilung Elektronik. Wir haben eine kleine Ecke bekommen, ein bisschen kleiner als das alte vorher war, 6 mal 3,5 Meter genau. Und da ist die Station jetzt drin mit der alten Antenne, die wir vorher auch schon hatten, die Windern da oben. Und für UKW gibt es was Neues. Wir haben jetzt 2 Meter 70 cm und 23 cm vertikal ganz oben. Und wir führen, wenn ein Besucher dafür sich interessiert, natürlich vor, wie es ausschaut. Sehr interessant ist es dann für die Leute, die sagen, ja, heutzutage ist ja alles digital, was macht ihr mit dem Mikrofon oder der Morse-Taste? Nein, wir können auch zum Beispiel FT8 vorführen. Wie man auf einer Bandbreite von 3 Kilohertz auf Kurzwelle 2 Dutzend Verbindungen gleichzeitig anschauen kann. Okay, und wer sich jetzt also dafür interessiert, DL0DM ist das Rufzeichen in der Elektronikabteilung im Deutschen Museum, ja? Richtig, das ist die zweite Etage. Und ganz hinten links, wenn man vorne reingeht, kurz vor der Mathematik, kommt dann unsere Station. Danke, Alfred. Ich sage auch recht herzlichen Dank. Ich habe jetzt als Gesprächspartner den Bernhard Sturmer vor mir, Delta Juliet 9 Mike Fox. Genau. Bernhard, du bist ja einer der, ja, sag ich mal, ersten Anwender dieses neuen Gerätes. Was ist denn da so deine Betriebserfahrung? Die Betriebserfahrung ist schon mal alleine der Standort im Deutschen Museum mit allen Computern und Störquellen außen rüber. Hier sind hochwertige Empfänger. Das Beste, was man tun kann, um ein vernünftiges Signal auch hörbar zu machen. Dazu gehört natürlich auch die Antenne, die FT4, die aufgehängt worden ist zum ersten Mal. Und in der jetzigen Situation zu dem XK2100 gehört natürlich auch die Möglichkeit der Antennenumschaltung. Wir haben nämlich erst einmal 2 sendefähige Kurzwellengeräte, den ICOM, den 7300 und den XK. Und es muss gewährleistet sein, wenn einer von den beiden auf Sendung ist, dass der zweite das Signal nicht abkriegt, wenn er auch zufällig auf der gleichen Frequenz ist. Und dieses löst diese Antennenumschalteinheit. Die entkoppelt die beiden Signale voneinander. Jeweils der Empfänger, der hört, darf das Sendesignal nicht als störend empfinden. Und zum Schutz auch davon. Deswegen dieser etwas komplex aufgebaute Antennenschalter. Und wie ist generell die Bedienung des Gerätes? Weil es ist ja kein Amateurfunkgerät, es ist ja ein professionelles Gerät für den Seefunk. Wie ist das zu bedienen? Ist das etwas ungewohnt oder geht das? Ich war der Erste, der das Gerät ausgetestet hat. Da habe ich mich entschieden, wir machen Folgendes. Die eingestellte Frequenz entspricht einem Amateurfunkband, wie zum Beispiel 80 Meter. Und die Abspeicherung ist folgendes, der Speicherplatz ist Nummer 80 für das 80 Meter Band. Man muss also nichts anderes machen, als wie die vorher eingestellte Frequenz löschen und die Kanalnummer eingeben, dessen Band man arbeiten möchte. Also die Bedienung ist im Prinzip einfacher wie so manches moderne Gerät. Es ist auch für kommerzielle gedacht. Vielen Dank, Bernhard, für deine Einschätzung. Told her that there was a place like heaven. Funkwettervorhersage. Einschätzung der Wellenausbreitung für die nächsten Tage. Im größten technischen Museum der Welt, dem Deutschen Museum in München, steht seit dem Jahr 1949 auch eine Amateurfunkstation, welche täglich den Besucherinnen und Besuchern vorgeführt wird. Wer mal zu Besuch in der bayerischen Landeshauptstadt ist, sollte dort unbedingt mal vorbeischauen. Aber damit auch gute Verbindungen gelingen, muss man auch wissen, wie sich die Ionosphäre verhält und was wohin am besten geht. Die ehrenamtlichen Helfer im Deutschen Museum hören daher vorher immer Radio DARC. Denn hier gibt es diese entscheidenden Informationen. Die heutigen Meldungen zum Funkwetter kommen wie immer von unserem Spezialisten Christian Reiber, Delta Lima 8 Mike, Delta Whisky vom HF-Referat des DARC. Und der hat von einer Sonne zu berichten, die sich im Moment eine kleine Auszeit gönnt. Denn eine aktive Region nach der anderen entschwindet, der Rotation der Sonne um ihre eigene Achse geschuldet, um den westlichen Sonnenrand. Aber auf der anderen Seite kommt derzeit nichts nach oder vielmehr nichts, was für größere Aktivität sorgen könnte. Sonnenfleckenrelativzahl und solarer Flux sind daher im Sinkflug. Der Flux fiel am Donnerstag unter 120 Einheiten, erstmals seit ziemlich genau einem Jahr. Das ist jetzt allerdings nicht besonders beunruhigend. Solche Pausen sind auch nahe des Aktivitätsmaximums immer mal wieder möglich. Außerdem ist es wahrscheinlich, dass auch dieser Zyklus wieder ein doppeltes Maximum ausbildet, so wie seine drei Vorgänger. Und zwischen diesen beiden Maxima liegt eben ein kleines Tal. Wenn es so kommt, dann hätte das erste Maximum möglicherweise bereits Anfang dieses Jahres stattgefunden. Bis zum zweiten Gipfel dauert es dann typischerweise 18 bis 24 Monate. Der würde dann in der zweiten Jahreshälfte 2024 eintreten. Es kann natürlich auch das einzige Maximum dieses Zyklus sein. Dann wäre es aber untypisch früh. Nicht ganz ausgeschlossen, aber auch nicht sehr wahrscheinlich. Die nächsten drei Monate werden uns da Aufschluss geben. Hinsichtlich der aktuellen Flaute gibt uns die Helioseismologie glücklicherweise einige Hinweise, was sich auf der erdabgewandten Seite unseres Sterns tut. Und da gibt es zwei Regionen mit deutlich erhöhter Aktivität, die ab diesem Wochenende sichtbar werden. Dann darf wieder mit steigender Sonnenaktivität gerechnet werden. Für die nächste Woche sind 130 bis 160 Fluxeinheiten realistisch. Das Erdmagnetfeld war die letzten Tage immer mal wieder für einige Stunden unruhig. Der für das letzte Wochenende angekündigte Magnetsturm trat ein, war aber wie erwartet nicht von der heftigen Sorte, sodass die Beeinträchtigungen auf den Bändern überschaubar und die Nordlichter auf die polaren Breiten beschränkt blieben. Über dieses Wochenende und in die neue Woche hinein steht nun eine ruhigere Phase zu erwarten. Lediglich zu Wochenanfang könnte uns eine kleine Störung erreichen, die von einer Filamenteruption herrührt. Die Ausbreitungsbedingungen sind derzeit sehr robust. Eine vorübergehende Abnahme der Sonnenaktivität wird da keine große Reaktion hervorrufen. Alle oberen Bänder werden daher zum Sonnenaufgang oder kurz danach öffnen und bis Sonnenuntergang in Betrieb bleiben. Die mittägliche Spitze der MUF liegt inzwischen fast jeden Tag über 40 MHz, gerechnet auf die Mitte Deutschlands. Der Zapfenstreich im 20-Meter-Band hat derzeit eine recht große Zeitspanne. Wenn es mal früh ist, dann ist schon gegen 18 Uhr UTC-Schicht, aber es kann durchaus noch 2 bis 3 Stunden länger gehen. Danach gehört die erste Nachthälfte dem 30-Meter-Band und die zweite dem 40-Meter-Band. Das Jahr schreitet voran. Bis zur Wintersonnenwende und damit dem kürzesten Tag ist nur noch knapp ein Monat hin. Aber einer mit prima Ausbreitungsbedingungen. Und auch der Winter wird die Kurzwellenfreunde sicher nicht enttäuschen. Da kommt jede Menge Good DX. Das war's nun für heute. Wir sind leider schon wieder am Ende von Radio DARC angelangt. Die Sendung der vergangenen Stunde war ein Programmbeitrag des gemeinnützigen Deutschen Amateurradioclubs e.V. im Rahmen der Sendefolgen unserer Übernahmepartner. Redaktion und Musikauswahl hatte Rainer Englert, Delta Foxtrot 2 November Uniform.